Man mag seine Filme nun schätzen oder auch nicht so schätzen, George Clooney ist ein echter Leinwandgott, ein Hingucker. Meine Kollegin Anke Lewicke sah ihn jetzt und wenn ich es richtig weiß, sah sie ihn sogar in 3D und sie sah ihn schweben im Eröffnungsfilm der Filmfestspiele von Venedig, Gravity. Schönen guten Tag, Frau Lewicke. Hallo nach Berlin. Was hat denn George Clooney mit Gravity, mit der Schwerkraft zu tun? Naja, zunächst kann ich mal sagen, George Clooney macht immer eine gute Figur, ob im Smoking oder im Raumanzug. Hier in diesem Eröffnungsfilm ist er der Kommandant eines Raumschiffes. Man lernt ihn kennen, wie er so draußen im Weltall das Raumschiff reparieren muss, und zwar mit seiner von Sandra Bullock gespielten Kollegin. Und das ist schon ganz schön, weil man so eine Ahnung bekommt, wie schwer es ist, in der Schwerelosigkeit einen Hammer zu bedienen oder einen Bohrer. Und George Clooney erweist sich auch als ganz prima Schraubenauffänger. Er kriegt sie alle wieder eingefangen, die Schrauben. Dann kommt es zu einem Unfall. Sie sind getrennt von der Erde. Sie kommen nicht mehr in ihr Raumschiff zurück. Die beiden schweben also durchs Weltall und die Luft geht auch noch aus. Und dann ist es einfach so, weil das Ganze in 3D gedreht ist, schwebt man eine ganze Zeit mit, wie die beiden, weiß man nicht, wo oben und unten ist. Und auch im Kinosessel geht man immer in Deckung, weil man lernt durch diesen Film, dass es im Weltall schon ziemlich viel Schrott gibt. Und man lernt auch, dass wer sich in die Weiten des Weltalls aufmacht, der sollte kyrillische und auch chinesische Schriftzeichen können. Mit George Clooney und Sandra Bullock durch den Weltraum schweben in 3D bei Gravity. Nun sind es zwei prominente US-Schauspieler in einem Science-Fiction-Film. Hilft das dem Genre auf? Das ist ja nicht so wirklich gut beleumundet, Science-Fiction-Film. Naja, es ist ja so, dass das Genre-Kino, jetzt egal ob Science-Fiction, Western oder Polizeifilm, benötigt ja nicht nur äußere Action, sondern auch immer eine innere Spannung. Deshalb nimmt man ja häufig zwei Helden, die ganz unterschiedlich ticken, die verschiedene Qualitäten haben. Zunächst kommt es deshalb zur Auseinandersetzung, bis man sich aber gegenseitig ergänzt. Und George Clooney ist hier eher so der Space Cowboy, der auch gerne Country-Musik hört. Und Sandra Bullock gibt so den besonderen Part, ist die Technikerin. Aber so richtig weiß der Regisseur Alfonso Cuarón nichts mit diesen Gegensätzen anzufangen. Letztlich bleibt es doch so eine klassische Mann-Frau-Rollenaufteilung. Und überhaupt hatte ich mir von dem Film mehr versprochen. Der Regisseur Cuarón kommt ja aus dem Autorenfach und da habe ich gedacht, er hätte vielleicht mehr gewusst, die 3D-Technik für seine Geschichte einzusetzen. Also das Ganze bleibt doch eigentlich nur Effekt. Man hat zwar weiche Knie, wenn man rauskommt, aber gleichzeitig hat man sich schnell an die Schwerelosigkeit gewöhnt. Und da musste ich nochmal an einen Film wie Stanley Kubricks Science Fiction 2001 denken. Ganz ohne 3D hat er uns mit ins Weltall und tatsächlich in eine andere Dimension mitgenommen. Das tut dieser Film nicht. Der hat eher was von so einem Lehrstück. Aber da will man George Clooney nicht widersprechen. Also man sieht so häufig die Welt von oben. Und der Sonnenaufgang am Ganges ist wirklich besonders schön. Ein Film mit zwei Weltstars, Gravity, bei den Filmfestspielen in Venedig. Aber außer Konkurrenz beim Wettbewerb um den Goldenen Löwen, dem gemeinsam mit den Palmen von Cannes doch wichtigsten europäischen Filmpreis. Venedig ist das älteste Filmfestival und gilt künstlerisch auch als das gewichtigste. Was sagt uns das, wenn man zum Auftakt keinen Wettbewerbsfilm zeigt? Zum Kino gehört doch auch das Spektakel. Kino war, ist ja auch immer ein großes Jahrmarktvergnügen und das Vergnügen war jetzt vielleicht nicht ganz so groß, aber man muss ja auch an die Show heute Abend am roten Teppich denken, wenn die ganzen Fans kommen, die ganzen Politiker und sonst was. Und dafür ist dann natürlich mit George Clooney und Sandra Bullock gesorgt. Die dürften dann sich aus ihren Raumanzügen wieder geschält haben und im angemessenen Outfit hier die 70. Filmfestspiele von Venedig eröffnen. Also der rote Teppich hat sein Zentrum. Anke Lewicke, wir werden dieser Tage häufiger von den Filmfestspielen in Venedig berichten, sowohl im Radiofeuilleton vormittags, nachmittags, als auch natürlich spätabends in unserem Kulturmagazin Fazit. Was ist denn aus Ihrer Sicht die nächste ganz besonders spannende Vorstellung? Ja, ich finde, diese 70. Ausgabe klingt nach einer schönen Mischung aus bewährten und neuen Namen. Und vielleicht sollte man als Festivalbesucherin immer nicht nur Daumen hoch und Daumen runter machen, den einzelnen Film bewerten. Weil das Spannende ist ja, die Filme quer zu lesen, zu sehen, was die Filmemacher und Filmemacherinnen aus aller Herren Länder einfach beschäftigt. Ob es so Überschneidungen bei den Themen gibt. Und Dieses Jahr scheint der rote Faden einfach die Familie zu sein. Also auch der deutsche Film von Philipp Gröning, der im Wettbewerb läuft, Die Frau des Polizisten, ist ein Familienfilm. Und anhand der Familie, also der kleinsten Einheit, kann man ja ganz gut die gesellschaftliche, politische und soziale Lage eines Landes studieren. Und die Wettbewerbsfilme spielen eben in Algerien, in Griechenland, in Taiwan und eben in Deutschland. Und wenn alles gut geht, wird das Kino in den nächsten Tagen dann tatsächlich zur Fenster. Anke Lewicke, ich wünsche viel Vergnügen und auch schöne Filme zu sehen beim Filme Querlesen, wie Sie so schön sagen, beim Festival in Venedig. Vielen Dank.